ein süßes Puppenschlösschen. Willst du meine Puppe sein, darf ich dich verwöhnen? Bald schon wirst du dich nach meinen Zärtlichkeiten sehnen. Durch das Wunderland mach ich dann mit dir eine kleine Reise. Wir gehen Hand in Hand, du bist lieb zu mir und ich küsse dich leise. Willst du meine Puppe sein für das ganze Leben? Dann werd ich vor lauter Glück im Himmel mit dir schweben.